Spaß war. Du hältst ein Pappschild in deiner Hand, auf dem geschrieben steht: Nimm mich bitte mit, egal was kommt. Komm, wir fahren noch ein Stück zwischen dir und deiner Freiheit. Stockholm und Polen, du fickst unser Freund dabei, der Rest bleibt uns gestohlen. Rückspiegel.